Ich folge dir bei Facebook und bei Instagram bin ich dein Fan. Für dich geh ich durch die Hölle. Als du gingst, da starb ein Teil von mir. Eine Liebe so wie unsere schmeißt man nicht so einfach weg. Was ich für dich fühle, ist schon fast wie Magie. Ich geh bald kaputt, denn du bist nicht hier. Für dich geh ich durchs Feuer, nur für dich blieb ich stehen. Mit dem Teufel gespielt, auf die Liebe gesetzt, aber leider verloren. Für dich geh ich durchs Feuer, nur für dich blieb ich stehen. Jetzt bist du nicht mehr hier, sag, wer holt mich hier raus, damit ich nicht verbrenn. Ich schreibe dir per WhatsApp, du raubst mir den Verstand. Für dich gab ich einst mein Leben ganz in deine Hand. Auf einmal stehst du hier vor mir mit nem anderen Mann im Arm. Jetzt hab ich kapiert, dass es das mit uns war. Ich geh dran kaputt, komm an dich nicht mehr ran. Für dich geh ich durchs Feuer, nur für dich blieb ich stehen. Mit dem Teufel gespielt, auf die Liebe gesetzt, aber leider verloren. Für dich geh ich durchs Feuer, nur für dich blieb ich stehen. Jetzt bist du nicht mehr hier, sag, wer holt mich hier raus, damit ich nicht verbrenn. Für dich geh ich durchs Feuer, nur für dich blieb ich stehen. Mit dem Teufel gespielt, auf die Liebe gesetzt, aber leider verloren. Für dich geh ich durchs Feuer, nur für dich blieb ich stehen. Mit dem Teufel gespielt, auf die Liebe gesetzt, aber leider verloren. Für dich geh ich durchs Feuer, nur für dich blieb ich stehen. Jetzt bist du nicht mehr hier, sag, wer holt mich hier raus, damit ich nicht verbrenn. Jetzt bist du nicht mehr hier, sag, wer holt mich hier raus, damit ich nicht verbrenn.